Und ich muss dir sagen, Bill, wenn du nicht 2 Minuten später angerufen hättest, wären wir vielleicht gar nicht nach Paris gekommen. Du hast die Stimme nicht erkannt? Nein, nein, nein. Es könnte doch ein Scherz gewesen sein. Bill, das glaubst du doch wohl selbst. Mein lieber Roger, ich weiß überhaupt nicht, was ich bei der ganzen Geschichte glauben soll. Allein, was dir dein Schwiegervater erzählt hat. Die ungarische Blutrache, die verschlüsselte Mitteilung via Kerzenleuchter in Venedig, ne, und so weiter. Ja, das Ganze ist unwahrscheinlicher als der schlechteste Spionageroman. Als er die Geschichte erzählte, klang sie plausibel. Was sagt denn Anna dazu? Nicht viel, seit wir hier sind. Sie ist einkaufen gegangen. Allein? Ja, warum? Ist das klug? Nach dem Telefonanruf? Aber Bill, was soll dir denn passieren? Am heiterhellen Tag im Faubourg Saint-Honoré. Außerdem wollte ich dich zuerst allein sprechen. Na komm, zeig mir das Foto. Und ich werde dir sagen, ob mein Interviewpartner Janosch Pastor mit dem Erbfeind deines Schwiegervaters identisch ist. Wie heißt er übrigens? Maurice Sepsch. Hier. Hm. Ja. Ja, kein Zweifel, das ist er. Wirklich? Er sieht natürlich älter aus. Ist dafür aber auch besser respektive teurer gekleidet. Haar distinguiert silbergrau. Aussehen eher wie ein deutscher Bundeskanzler als ein ungarischer Zigeunerprimasch. Aber er ist es. Bill, du bist unbezahlbar. Und damit wäre meine Mission ja praktisch erledigt. Wo wohnt denn dieser Pastor alias Maurice Sepsch in Paris? In der ungarischen Botschaft natürlich. Wo denn sonst? Und wie lange bleibt die Handelsdelegation? Offiziell 14 Tage. Aha. Inoffiziell wahrscheinlich etwas länger. Naja, so oft kommen die Herrschaften ja auch nicht nach Paris. Wunderbar. In diesem Fall schlage ich vor, wir gehen zurück ins Hotel. Ich rufe meinen Schwiegervater an. Wir holen Anna ab und gehen alle zusammen friedlich und sehr gut Mittagessen. Ihr Schlüssel, Monsieur. Ist meine Frau noch nicht zurückgekommen? Doch, Monsieur. Aber sie ist wieder weggegangen, vor ungefähr 20 Minuten. Hat sie keine Nachricht hinterlassen? Nein, Monsieur. Eine Dame hat nach ihr gefragt und dann sind sie zusammen weggegangen. Eine Dame? Hm. Hat sie einen Namen genannt? Natürlich, Monsieur. Mademoiselle Julie Dassin. Sie sagte, sie sei eine Freundin ihrer Frau. Bill, kennst du eine Julie Dassin? Nie gehört. Das gefällt mir nicht, Bill. Anna kennt keinen Menschen in Paris, außer die. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Doch, doch. Melden Sie ein Telefongespräch mit London an. Gales Bank, St. Swithin's Lane, Mr. Thibaut Hunter, persönlich. Jawohl. So rasch wie möglich. Sofort. Ich bin auf meinem Zimmer. Jawohl. Es tut mir leid wegen des Mittagessens, Bill. Mach dir deswegen nicht auch noch Sorgen, Roger. Ich rufe dich später an. Hier spricht Thibaut Hunter. Roger. Hallo, Vater. Hallo, Roger. Na, hast du schon Neuigkeiten für mich? Ja, aber ich rufe nicht deswegen an. Sondern? Es klingt absurd, aber... Was ist los, Roger? Ich glaube, Anna ist verschwunden. Was? Eine Dame hat hier im Hotel nach ihr gefragt, unter irgendeinem Vorwand. Anna ist mit ihr weggegangen und ist bis jetzt noch nicht zurückgekommen. Und wann hat sie das Hotel verlassen? Erst vor ungefähr einer halben Stunde. Wir wollten mit Bill Summers zusammen zu Mittag essen. Anna sollte mich hier im Hotel erwarten. So. Aha. Und bitte sag mir jetzt nur noch etwas, Roger. Ja? Ist unser gemeinsamer Freund wirklich in Paris? Ach so, ja, natürlich. Ich meine, ja, er ist hier. Unter einem anderen Namen allerdings. Ja, danke. Danke, das genügt. Wenn ich bis 4 Uhr heute Nachmittag nichts mehr von dir höre wegen Anna, komme ich mit dem 6:30 Uhr Flugzeug. Glaubst du, dass Fliegen gut für dich ist, Vater? Es wird dich schon nicht umbringen, Roger. Der Portier sagte mir, Sie wollen mich sprechen, Monsieur. Ja. Ich habe Sie hier ins Office gebeten, damit wir ungestört sind. Sie heißen Odette Nassier, nicht wahr? Ja, Monsieur. Und sind Zimmermädchen im 3. Stock dieses Hotels? Ja, Monsieur. In diesem Fall kennen Sie Freunde von mir. Monsieur und Madame Gale. Ich mache Ihr Zimmer, Monsieur. Nummer 325. Mhm. Ist Ihnen bekannt, dass heute kurz nach Mittag eine Dame nach Madame Gale gefragt hat? Gewiss, Monsieur. Ich habe die Dame selbst zum Zimmer von Madame Gale geführt. Hat sie ihren Namen genannt? Ja, Mademoiselle Dassin. Ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch, Mademoiselle Mercier, wenn ich Ihnen all diese Fragen stelle. Keinesfalls, Monsieur. Der Portier hat mir gesagt, Sie würden sich für gewisse Informationen erkenntlich zeigen. Aha. Ausgezeichnet. Also, was können Sie mir über Mademoiselle Dassin sagen? Ehrlich gesagt, war ich ein wenig überrascht, als sie nach Madame Gale fragte. Warum? Madame Gale ist eine Dame, Monsieur. Mhm. Und Mademoiselle Dassin ist eher auffallend gekleidet, zu stark geschminkt, gefärbte Haare. Sehr hohe Absätze, wenn Sie verstehen, was ich meine, Monsieur. Ich verstehe sehr gut. Hatten Sie den Eindruck, dass Mademoiselle Dassin eine Bekannte von Madame Gale war? Nein, sicher nicht, Monsieur. Mhm. Sahen Sie die beiden Damen weggehen? Ja, Monsieur. Und haben Sie vielleicht, ganz zufällig natürlich, gehört, wohin Sie gehen wollten? Ganz zufällig ja, Monsieur. Montparnasse wurde erwähnt und dann der Name einer gewissen Boîte, La Chatte Fâcheuse. La Chatte Fâcheuse, Montparnasse. Was wollten denn die beiden Damen mitten am Tag in einem Nachtclub? Ich sage nur, was ich gehört habe, Monsieur. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich Sie einfach so anspreche, Mr. Hunter. Aber schließlich sitzen wir nebeneinander und Woher wissen Sie meinen Namen? Die Etikette an Ihrer Mappe. Sie haben gute Augen. Ich bin Arzt, Mr. Hunter, und bitte entschuldigen Sie, aber Sie sehen nicht gerade glänzend aus. Deshalb habe ich mir erlaubt... Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, aber ich bin völlig in Ordnung. Keine Herzbeschwerden? Nicht der Rede wert. Fliegen Sie oft? Nur, wenn es absolut nötig ist. Bleiben Sie in Paris oder fliegen Sie weiter? Ich bleibe in Paris. Darf ich fragen, warum Sie das alles so interessiert? Och, aus rein beruflichen Erwägungen heraus. Als Arzt kann man nicht anders, wissen Sie? Ich bin aber nicht Ihr Patient, Herr Doktor. Im Augenblick schon. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie eine von diesen Tabletten einnehmen würden. Wozu? Ein völlig harmloses Beruhigungsmittel. Denken Sie an Ihr Herz. Ah. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich fühle mich tatsächlich nicht allzu wohl. Würden Sie mir bitte ein Glas Wasser bestellen? Wir sind soeben in Paris-Orly gelandet. Bitte bleiben Sie sitzen, bis die Triebwerke abgestellt sind. Danke. Hallo, Hostess. Hallo. Ich komme. Was möchten Sie? Der Herr neben mir. Es geht ihm nicht sehr gut. Sie meinen... Ich dachte, er schlafe, als wir landeten. Ich versuchte, ihn zu wecken, aber es gelang mir nicht. Nach dem Start in London hatte ich mich kurz mit ihm unterhalten und er sagte mir, dass er unter Herzbeschwerden leide. Ich bin Arzt und ich muss sagen, er gefällt mir gar nicht. Ich werde sofort den Captain verständigen. Ja. Wären Sie so freundlich, unterdessen bei dem Herrn zu bleiben? Selbstverständlich. Ist er wach, Doktor? Ich bin der Captain. Nein, leider nicht, Captain. Er sieht nicht gut aus. Was schlagen Sie vor? Könnten Sie einen Krankenwagen ans Flugzeug kommen lassen? Natürlich. Ein Freund von mir hat eine kleine Privatklinik in Paris. Ich werde den Herrn vorerst dorthin bringen und sehen, dass er richtig gepflegt wird. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Betty? Ja? Der Funker soll einen Krankenwagen anfordern. Jawohl, Captain. Können Sie mir helfen, ihn zum Ausgang zu tragen, Sir? Selbstverständlich. Wo bin ich? Was ist los? Eine kleine Schwäche, Sir. Aber machen Sie sich keine Gedanken. Es ist für alles gesorgt. Unsinn. Es geht mir ausgezeichnet. Leider muss ich Ihnen widersprechen. Ach, Sie sind immer noch da. Dieser Herr hat sich freundlicherweise angeboten, Sie in eine Privatklinik zu bringen, die er kennt. So hat er. Es ist zweifellos das Beste für Sie. Da bin ich leider nicht Ihrer Ansicht. Aber Sir, in Ihrem Zustand... Mein Zustand ist absolut zufriedenstellend. Freunde erwarten mich im Hotel. Sie werden sich um mich kümmern, falls das überhaupt nötig sein sollte. Wenn Sie mir also lediglich die Zollkontrolle erleichtern und mir ein Taxi bestellen würden... Bitte, Sir, wenn das alles ist, was Sie wünschen? Das ist alles. In diesem Fall, Doktor, sehe ich keinen Grund. Ja, natürlich. Ich hole ein Taxi und bringe Mr. Hunter selbst zu seinem Hotel. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich es vorziehen, allein zu fahren. Ich habe etwas dagegen. Als Arzt muss ich darauf bestehen, dass Sie... Sie können darauf bestehen, bis Sie grün werden. Ich fahre allein, Herr Doktor. Tja, das enthebt Sie jeglicher Verantwortung, Doktor. Mr. Hunter scheint sich erstaunlich schnell erholt zu haben. Erstaunlich. Und es fehlt dir bestimmt nichts, Vater? Bestimmt. Du wirst mich doch wohl nicht für einen solchen Trottel halten, dass ich eine Tablette schlucken würde, die mir ein völlig fremder sogenannter Arzt empfiehlt. Aber du hast sie doch geschluckt. Ich habe sie angenommen, aber nicht geschluckt. Ich ließ sie verschwinden, während mir der Arzt ein Glas Wasser bestellte. Er hätte sich auf seinen Auftrag konzentrieren sollen. Auftrag? Natürlich. Ich sollte betäubt in Orly ankommen, damit ich ohne Aufsehen in die bewusste Privatklinik hätte gebracht werden können. Ich habe die Tablette hier. Wir können sie analysieren lassen, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt. Warum hast du denn überhaupt so getan, als ob du die Tablette genommen hättest? Ich wollte sicher sein, dass mein Verdacht richtig war. Ja? Wer? Ah, ja, danke. Schicken Sie ihn bitte sofort herauf. Inspektor Perroquet ist hier. Ich bin froh, dass du dich sofort mit der Polizei in Verbindung gesetzt hast, Roger. Es war gar nicht einfach, die Herren davon zu überzeugen, dass es sich nicht um einen Scherz handelte. Oh, das kannst du ihnen nicht so übel nehmen, wenn du bedenkst, mit was für Leuten sie es tagtäglich zu tun haben. Herein. Jean Perroquet, Inspekteur. Mein Name ist Roger Gale. Ich habe ihn telefoniert. Das ist mein Schwiegervater, Mr. Hunter. Monsieur Hunter, Monsieur Gale, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Entschuldigen Sie, wenn ich gleich zum Thema komme. Haben Sie Neuigkeiten über das Verschwinden meiner Tochter? Leider nur sehr wenige. Bis jetzt. Und deswegen sind Sie hierher gekommen? Es werden Erkundigungen über eine gewisse Mademoiselle Julie Dassin eingezogen. Erkundigungen, du lieber Gott. Sie sind nötig, Monsieur. Bitte bedenken Sie, dass wir bis jetzt keinerlei Anhaltspunkte eines Verbrechens besitzen. Dass meine Frau heute Nachmittag 1 Uhr verschwunden ist, genügt Ihnen wohl nicht. Sämtliche Polizeipräfekturen haben die Beschreibung Ihrer Frau. Beschreibung? Meine Frau ist doch nicht freiwillig mit einer völlig Fremden weggegangen, ohne mir eine Nachricht zu hinterlassen. Das ist eine Entführung, Inspekteur. Vorläufig haben wir keinen Beweis, dass Mademoiselle Dassin Ihrer Frau nicht bekannt war. Es steht nicht einmal fest, ob diese ganze Angelegenheit die Polizei überhaupt etwas angeht. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Wenn Sie die Hintergründe kennen würden... Nein, Roger. Was wollten Sie sagen, Monsieur Gale? Nichts. Sie verstehen unsere Unruhe, Inspektor. Ja, selbstverständlich, Monsieur Hunter. Trotzdem hoffe ich, dass sie unbegründet ist. Ich werde Ihnen telefonieren, sobald ich Neuigkeiten habe. Danke, Inspektor. Dann darf ich mich jetzt verabschieden. Monsieur? Warum hast du mich nicht ausreden lassen, Vater? Weil ich nicht will, dass sich die Polizei in meine privaten Angelegenheiten mischt. Und Anna? Ich vergesse sie keine Sekunde, Roger. Ja, und? Willst du nichts unternehmen? Du bist mit Anna verheiratet, Roger. Aber ich habe sie viel länger gekannt als du. Ich habe jedes Vertrauen zu ihr. Ja, schön und gut. Aber wo ist sie? Ich bin ganz sicher, dass Anna, falls sie tatsächlich dieses Hotel mit einer ihr völlig Unbekannten verlassen haben sollte, einen guten Grund dafür gehabt hat. Ich kann nur hoffen, dass du recht hast. Aber wir müssen doch irgendetwas tun. Wir werden das tun, was in einer solchen Situation am schwierigsten ist. Warten. Warten, bis Inspekteur Perroquet telefoniert. Fantastische Geschichte. Glauben Sie denn dem Zimmermädchen auch nur eine Silbe davon, Mr. Summers? Ja, zunächst einmal könnten Sie mich endlich Bill nennen. Schließlich sind wir nicht im Büro. Sondern in einem drittklassigen Nachtclub mit dem ominösen Namen La Chatte Fâcheuse. Aber einverstanden. Bill. Danke, Peggy. Ja, das war einer der Gründe, warum ich Sie hierher geschleppt habe. Und der andere? Odettes Geschichte, die Sie offenbar für unglaubwürdig halten. Sie etwa nicht? Ich weiß nicht. Also schön. Nehmen wir an, Odette hat wirklich die Wahrheit gesagt. Was wollen Sie unternehmen? Das werden Sie gleich sehen. Garçon? Sie wünschen, Monsieur? Wir erwarten noch einen Herrn. Und zu dritt. Sie verstehen. Vollkommen, Monsieur. Ich habe gehört, dass eine gewisse Mademoiselle Dassin manchmal hier anzutreffen ist. Mademoiselle Dassin ist heute Abend leider nicht hier, Monsieur. Ah. Aber an der Bar sitzen verschiedene hübsche junge Damen, wenn Monsieur vielleicht... Danke, eventuell später. Bringen Sie uns bitte noch 2 Whiskys. Sofort, Monsieur. Machen Sie kein so enttäuschtes Gesicht, Bill. Es kann ja nicht schon beim ersten Mal klappen. Wollen Sie sich nicht wenigstens die Bootes dort drüben näher ansehen? Ja, das bringt uns auch nicht weiter. Und außerdem wäre es mehr als unhöflich Ihnen gegenüber, Peggy. Vielen Dank, Bill. Ja, wenn ich Sie schon einmal von Ihrem Schreibtisch weggelockt habe. Übrigens sieht die kleine Rothaarige wirklich nicht schlecht aus. Aha, also doch. Das ewig Männliche. Peggy? Ja? Sehen Sie, dort. Was ist? Haben Sie Liz Taylor entdeckt? Nein, das schwarzhaarige Mädchen auf der anderen Seite der Bar, das soeben hereingekommen ist. Ja? Kennen Sie sie? Was heißt kennen? Das ist Anna. Anna Gale. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Garçon? Ja, Monsieur, hier sind Ihre 2 Whiskys. Was? Ach so, ja, danke. Wer ist die junge, elegante Dame, die soeben hereingekommen ist? Ich kenne sie nicht, sie ist neu hier. Würden Sie sie bitte an unseren Tisch einladen? Wie Sie wünschen, Monsieur. Sagen Sie ihr, Mr. Summers möchte Sie sprechen. Bill Summers. Mit Vergnügen, Monsieur. Sofort, Monsieur. Und wenn Sie sich doch irren sollten? Ausgeschlossen. Außerdem können Sie mich ja beschützen, Peggy. Ist das in der heutigen Einladung inbegriffen? Ja, ab jetzt schon. Monsieur, Summers? Madame? Der französische Akzent steht dir ausgezeichnet, Anna. Aber was soll das Theater? Ich verstehe nicht, Monsieur. Moment. Du bist doch Anna Gale, die Frau von Roger. Oder etwa nicht? Sie sind Engländer, Monsieur? Ja, zum Teufel, aber was soll das? Die Engländer, entschuldigen Sie, Monsieur, haben manchmal eine etwas merkwürdige Art von Humor. Trotzdem könnten Sie mich wenigstens zum Sitzen einladen. Ja, schon. Aber ich meine, wenn du... Wenn Sie nicht Anna Gale sind, dann... Ah, ich verstehe, Monsieur. Es tut mir leid, dass ich Monsieur enttäuscht habe. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Was habe ich gesagt? Ich könnte schwören, dass... Dieser Brief ist für Sie abgegeben worden, Monsieur. Für mich? Ich kenne niemanden hier. Sie sind doch Monsieur Summers, nicht wahr? Da bin ich schon selber nicht mehr sicher. Geben Sie her. Voilà, Monsieur. Ich muss sagen, es wird immer spannender. Mir reicht's jetzt bald. Kommen Sie bitte morgen früh um 10 Uhr zu mir ins Büro. Sûreté Nationale, Quai des Orfèvres, 3. Stock. Jean Perroquet, Inspecteur. Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie meiner Bitte so prompt entsprochen haben, Monsieur Summers. In meinem Beruf ist es immer besser, wenn man sich mit der Polizei gut stellt. Was kann ich für Sie tun, Inspekteur? Eine etwas delikate Angelegenheit, Monsieur Summers. Sie betrifft Freunde von Ihnen, Monsieur Gale und Monsieur Hunter. Sie werden lachen, aber das überrascht mich nicht. Ich möchte Sie um Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit bitten. Das überrascht mich eher. Ich habe den Eindruck, dass zumindest Monsieur Gale wenig Vertrauen in die Methoden der Polizei hat. Das müssen Sie verstehen, Inspekteur. Der arme Roger ist schließlich frisch verheiratet und schon verschwindet seine Frau spurlos. Das verstehe ich, selbstverständlich. Aber mit Panik ist niemandem gedient. Außerdem genügt es nicht, die Polizei zu Hilfe zu rufen und ihr den Rest zu überlassen. Man muss ihr auch gewisse Fakten liefern. Natürlich. Es gibt gewisse Fakten, die bei dem Verschwinden von Madame Gale eine wichtige Rolle spielen, die ich aber nicht kenne. Was möchten Sie zum Beispiel wissen? Warum die Herren überhaupt nach Paris gekommen sind. Warum kommen die meisten Leute nach Paris, Inspekteur? Monsieur Hunter hat seinen Flug 2 Stunden vor dem Start gebucht. Laut Auskunft in Orly fühlte er sich während des Fluges nicht wohl und wurde von einem Arzt betreut. Warum wollte Monsieur Hunter nicht, dass mir Monsieur Gale das erzählt? Weiß der Himmel, warum das... Wenn meine Informationen richtig sind, ist Mr. Hunter gebürtiger Ungar mit Namen Hunyadi und kam erst während des Budapester Aufstandes im Jahre 1956 nach England, wo er seinen Namen und später seine Staatszugehörigkeit änderte. Mein Kompliment, Inspekteur. Sie haben keine Zeit verloren. Ich hoffe nicht. Stimmt es? Ja, es stimmt. Dann können Sie mir vielleicht auch sagen, warum sich Monsieur Hunter offensichtlich für einen gewissen Janosch Pastor interessiert, mit dem er früher eng befreundet war, als dieser noch Maurice Sepsch hieß. Woher wissen Sie denn das? Seit meiner Begegnung mit Monsieur Hunter in seinem Hotel wird er überwacht. Überwacht? Aber warum, um Himmels Willen? Aus Sicherheitsgründen. Monsieur Hunter interessiert sich sehr offensichtlich für das ungarische Botschaftsgebäude. Monsieur Pastor, alias Maurice Sepsch, ist der Leiter der ungarischen Handelsdelegation, die im Moment hier in Paris weilt und wohnt in der Botschaft. Der Rest war aus den Akten leicht zu sehen. Wir wollen keine politischen Komplikationen, Monsieur Summers. Ich verstehe. Kommen wir nun zum gestrigen Abend. Wie hat es Ihnen in der Stadt Farschels gefallen? Und Ihnen? Danke. Darf ich fragen, wie Sie ausgerechnet in dieses Lokal kommen, Monsieur Summers? Eigentlich nicht, aber... Dann will ich es Ihnen sagen. Weil Ihnen das Zimmermädchen Odette Mercier erzählt hat, dass Madame Gehl von einer gewissen Mademoiselle Dassin dorthin gebracht worden ist. Woher zum Teufel wissen Sie denn das schon wieder? Das Zimmermädchen ist nicht ganz so diskret wie Sie, Monsieur Summers. In diesem Fall erzähle ich Ihnen lieber freiwillig, dass ich glaube, Anna Gehl tatsächlich gestern in der Stadt Fascheuse gesehen zu haben. Sie glauben? Ja, ich habe sogar mit ihr gesprochen. Aber sie leugnete ihre Identität beharrlich. Dabei könnte ich schwören, dass sie es war. Der Nachtclub gehört einem Landsmann der Herren Pastor und Hunter, einem gewissen Laszlo Gallas. Ach so, deshalb waren Sie auch dort. Wir haben seit längerer Zeit ein Auge auf die Boîte, da sie als Treffpunkt einer Gruppe politischer Flüchtlinge gilt. Dann glauben Sie also, dass Anna eventuell doch noch in... Einen Moment bitte, ja? Selbstverständlich. Perroquet? Ja, ja, na, so reden Sie doch schon. Wie? Na, das hat uns ja gerade noch gefehlt, Idiot. Nein, nein, bleiben Sie, wo Sie sind und fordern Sie Verstärkung an. Sobald Sie etwas Neues wissen, telefonieren Sie mir. Ein Dilettant. Was ist? Monsieur Hunter ist ihm entwischt. Wie? Monsieur Hunter war wieder auf seinem Beobachtungsposten in einem kleinen Café schräg gegenüber der ungarischen Botschaft. Als er das Café verließ, wurde er in ein wartendes Auto gezerrt, während zwei Männer von hinten unseren Mann überwältigten. Donnerwetter. Jedenfalls würde ich vorschlagen, dass wir heute Abend der Stadt Fascheuse noch einmal einen Besuch abstatten. Können Sie die junge Dame von gestern auch wieder mitbringen? Ich kann es versuchen. Warum? Es sieht harmloser aus. Madame Perroquet wird auch dabei sein. Übrigens wäre es vielleicht gut, wenn auch Monsieur Gehl kommen könnte. Gut, ich werde ihn mitbringen. Du hast dich also von meinem neuen Namen nicht täuschen lassen, Tibor. Wie immer du dich auch nennen magst, für mich bleibst du Maurice Sepsch, mein alter Freund. Du hast dich verändert, Tibor. Ich hätte dich fast nicht erkannt mit deinem weißen Haar. So. Du bist mehr oder weniger der gleiche geblieben, Maurice. Dein neues Leben scheint dir glänzend zu bekommen. Ich habe gehört, dass auch du nicht gerade verhungert bist in deinem englischen Exil. Warum hast du diese idiotische Entführung inszeniert? Weil ich dich sehen wollte. Hättest du denn eine formelle Einladung angenommen? Selbstverständlich. Ich bin ausschließlich deshalb nach Paris gekommen. Dann entschuldige ich mich. Ich hoffe, meine Leute haben dich nicht zu hart angefasst. Nicht der Rede wert. Also, was willst du? Ich möchte ein Missverständnis zwischen uns aufklären. Missverständnis? Nenn's, wie du willst. Hass, Feindschaft, der Bruch einer Freundschaft, der nun schon seit über 10 Jahren andauert. Du überraschst mich, Maurice. Ich hatte den Eindruck, dass du es warst, der diese Freundschaft gebrochen hat. Ich habe dich hierher bringen lassen, Tibor, weil ich dir persönlich sagen wollte, wie sehr ich das bedauere. Ja. Ist das alles? Willst du mir nicht auf halbem Weg entgegenkommen? Ich will nur etwas von dir. Und das wäre? Was ist mit Maria, mit meiner Frau, geschehen? Glaubst du nicht, dass... Es wäre besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Was ist mit ihr geschehen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Und das ist die Wahrheit. Und das kümmert dich gar nicht? Das würde ich nicht sagen. Was würdest du denn sagen? Ich wiederhole, ich bitte dich, die Vergangenheit zu vergessen. Vergessen? Du sprichst, als hättest du ein Buch verloren, das ich dir geliehen habe. Aber ich habe eine Frau verloren, durch deine Schuld. Und da verlangst du von mir, dass ich die Vergangenheit vergesse. Was kannst du sonst tun? Ich werde dir das Genick brechen, Maurice. Machen wir kein Melodrama aus der Sache, Tibor. Ich trage immer einen Revolver bei mir. Und zwei meiner Leute stehen vor der Tür. Mit Bluff kommst du nicht weiter. Du bist jetzt in Paris und nicht hinter deinem eisernen Vorhang. Du weißt ganz genau, dass dieses Gebäude ausländisches Territorium ist und die französische Polizei nichts unternehmen kann, ohne einen internationalen Zwischenfall zu provozieren, wie es so schön da in den Zeitungen heißt. Glaubst du denn, dass es mir nicht völlig gleichgültig ist, ob du mich tötest oder töten lässt? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, dem es, wenn es soweit war, effektiv gleichgültig gewesen wäre, zu sterben. Und du hast ja zweifellos Erfahrung. Du hältst mich immer noch für einen Verschwörer und Verräter? Und für einen Mörder. Ich bin ein angesehenes Mitglied. Ja, komm, lassen wir das. Wie lauten deine Befehle? Befehle? Vergiss nicht, Maurice, dass ich dich früher einmal sehr gut gekannt habe. Schon damals warst du immer von anderen Leuten abhängig. Ein Opportunist. Du hast dich nicht geändert, Maurice. Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt es ganz genau. Ich stehe auf der schwarzen Liste deiner Regierung. Ein großer, böser internationaler Bankier, der zusammen mit den Vereinigten Geheimdiensten des Westens gegen deinen glorreichen kommunistischen Staat konspiriert. Warum wäre ich denn sonst die ganze Zeit in London beschattet worden? Also schön. Es stimmt. Du hast unserer Organisation schon viel Zeit, viel Geld und viel Aufwand gekostet. Und deshalb bist du beauftragt worden, mich zu erledigen. Wie die meisten Menschen deiner Art bist du einfach zu dumm, um die wahren Zusammenhänge zu sehen, Maurice. Ich will ja gar nichts von euch, außer... Was? Ich habe es dir bereits gesagt. Ich will wissen, was mit meiner Frau geschehen ist. Und ich habe dir bereits gesagt, dass ich es nicht weiß. In diesem Fall verschwenden wir beide nur unsere Zeit. Ich bin nicht so sicher, Tibor. Überleg's dir gut. Du warst immer ein wenig sentimental. Aber auch der sentimentalste Mensch wird mir nicht einreden, dass er sich ernsthafte Sorgen wegen einer Frau macht, die er seit mehr als 10 Jahren weder gesehen noch von ihr gehört hat. In 1 oder 2 Stunden reden wir weiter. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Das möchte ich bezweifeln. Monsieur Gale, Monsieur Summers, darf ich Ihnen Madame Perroquet vorstellen? Enchanté, Madame. Sehr erfreut, Monsieur. Madame. Ich dachte, Sie würden eine junge Dame mitbringen, Monsieur Summers. Ja, das dachte ich auch. Aber sie hat im letzten Moment abgesagt. Schade. Aber vielleicht können wir hier einen Ersatz finden. Ach, bitte, bemühen Sie sich nicht, Inspekteur. Heute Abend, Monsieur Perroquet, wenn ich bitten darf. Wie Sie wünschen, Monsieur Perroquet. Merci. Wenn Sie mich also einen Augenblick entschuldigen wollen, werde ich mich nach einer geeigneten Partnerin für Sie umsehen. Ich bin gleich wieder da. Sie können sich auf Jean verlassen, Monsieur Summers. Er hat einen sehr guten Geschmack. Das sieht man an Ihnen, Madame. Oh, merci, Monsieur. Das ist alles höchst amüsant, aber ich bin schließlich nicht hierher gekommen, um mich zu amüsieren. Keine Angst, Roger. Es wird schon noch spannender werden. Ich bin nicht zum Scherzen aufgeregt, Bill. Entschuldige bitte, Roger. Ah, Jean hat offenbar seine Wahl bereits getroffen. Da kommt er. Nicht übel. So, das ist Mademoiselle Mariette, die sich freundlicherweise bereit erklärt hat, uns ein wenig Gesellschaft zu leisten. Mademoiselle. Mademoiselle. Und um den Patron Freude zu machen, habe ich eine Flasche Champagner bestellt. Champagner. Champagner, Monsieur. Voilà, hier ist er. Wenn Ihr Gatte ein so aufmerksamer Ehemann wie Gastgeber ist, Madame Perroquet, kann ich Ihnen nur gratulieren. Sie können, Monsieur Summers. Also, santé tout le monde. Santé. Santé. Santé. Cheers. Santé. Cheers. Santé. Trinken Sie keinen Champagner, Mademoiselle Mariette? Es ist noch etwas früh am Abend für mich. Später vielleicht. Monsieur Summers, würden Sie Madame Perroquet das Vergnügen bereiten, mit ihr zu tanzen? Ich selbst tanze leider sehr schlecht. Das stimmt, Jean. Mit Vergnügen, Madame. Monsieur Perroquet, ich dachte nur, dass wir... Monsieur Gill und ich haben unterdessen etwas mit Mademoiselle Mariette zu besprechen. Kommen Sie, Monsieur Summers, kommen Sie! Bitte, Madame, wenn Sie es riskieren wollen. Und nun, Mademoiselle Mariette, Gallet, nicht wahr? Ja, Monsieur... Inspekteur, Sie werden mir bitte einige Fragen beantworten. Fragen? Monsieur l'Inspecteur? Keine Angst, es handelt sich um eine reine Information. Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Lokal? 6 Monate ungefähr. Dann kennen Sie also alle anderen jungen Damen hier? Selbstverständlich. Ist in den letzten Tagen eine neue Kollegin eingestellt worden? Ja, aber sie ist schon nicht mehr da. Können Sie sie beschreiben? Sie war nicht wie die anderen. Sehr zurückhaltend und wahrscheinlich war es ihr erstes derartiges Engagement. Weiter? Sie war elegant und teuer angezogen. Außerdem war sie keine Französin. Sondern? Sie sagte, sie sei in Ungarn geboren. Und wie hieß sie? Sie nannte sich Anna. Anna, also hatte Bill recht. Aber warum zum Teufel wollte sie ihn denn nicht kennen? Bitte keine vorschnellen Schlüsse, Monsieur Gill. Mademoiselle Mariette, Ihre Auskunft war sehr interessant. Ich danke Ihnen. Darf ich Sie jetzt noch bitten, uns zum Büro des Direktors zu führen? Bitte, Monsieur, wie Sie wünschen. Voilà, Monsieur. Vielen Dank, Mademoiselle. Vielleicht sehen wir uns später. Monsieur. Monsieur Callas, ich bin Inspekteur Perroquet. Das ist Monsieur Gale. Aber, Inspekteur, ich verstehe nicht... Sie heißen Laszlo Callas und sind Besitzer und Direktor des Nachtclubs La Chatte Fâcheuse. Ja. Nicht wahr? Aber meine Geschäftsführung ist doch in Ordnung, Inspekteur. Das steht im Augenblick nicht zur Diskussion, Monsieur Callas. Ich interessiere mich vielmehr für die jungen Damen, die Sie engagiert haben. Mademoiselle Mariette hat mir erzählt, dass Sie vor ein paar Tagen eine junge Ungarin namens Anna eingestellt haben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und wo ist diese junge Dame jetzt? Woher soll ich das wissen? Sie ist also nicht mehr hier. Nein. Warum nicht? Sie war unverschämt und anmaßend. Ich musste sie entlassen. Was zum Teufel meinen Sie mit unverschämt und anmaßend? Bitte überlassen Sie mir die Fragen, Monsieur Gell. Aber diese... Bitte. Monsieur Callas? Nun, die Mädchen, die hier arbeiten, wissen, was von ihnen verlangt wird. Ich verstehe. Und Mademoiselle Anna weigerte sich, die Gäste, wie sagt man, zu animieren. Richtig. Sie lief einfach davon. Wenigstens etwas. Ist sie von sich aus zu Ihnen gekommen? Oder hat sie Ihnen jemand vorgestellt? Sie ist mir vorgestellt worden. Von einer gewissen Mademoiselle Dassin. Woher wissen Sie das? Ich habe Sie gefragt. Wer ist diese Julie Dassin? Sie hat hier gearbeitet, bis sie zu alt für den Beruf wurde. Ich verstehe. Monsieur Callas, Ihr Nachtclub steht seit einiger Zeit unter polizeilicher Beobachtung. Sie sind der Besitzer. Sagen Sie. Das Geschäft ist unter meinem Namen im Polizeiregister eingetragen. Zweifellos. Aber Sie werden doch wohl nicht bestreiten, dass das Betriebskapital aus einer anderen Quelle stammt. Es besteht eine Gesellschaft, die... Die das Geld von einer gewissen ausländischen Botschaft bezieht. Lächerlich. Monsieur Callas, Ihr Club hier ist als Treffpunkt für gewisse politische Flüchtlinge bekannt. Für die bewusste Botschaft ist ein solches Lokal natürlich äußerst praktisch, denn so kann sie diese Immigranten besser überwachen. Und aus diesem Grund subventioniert sie das Unternehmen. Ich bitte Sie, das ist absurd. Außerdem ist Julie Dassin eine Angestellte der betreffenden Botschaft. Wollen Sie das bestreiten? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen, Inspektor. Dann muss ich Sie bitten, mit mir zum Quai des Orfèvres zu kommen, wo Ihnen die Zusammenhänge deutlicher erklärt werden, Monsieur Callas. Ich Ich hoffe, das Essen hat dir geschmeckt, Tibor. Danke. Ich habe keinen Appetit. Du denkst zu viel an andere Dinge. An unsere freundschaftliche Unterhaltung? Oder an deine Tochter vielleicht? Macht dir dieses Katz-und-Maus-Spiel eigentlich solchen Spaß, Maurice? Dir nicht? Nein. Dann will ich deutlicher werden. Deine Tochter ist eine sehr attraktive junge Dame und frisch verheiratet, wie ich höre. In diesem Moment steht sie, sagen wir, unter meinem Schutz. Du meinst, du hast sie ebenfalls entführen lassen? Seitdem wie ihm wolle. Ich gebe dir noch eine Stunde Zeit, dich zu entscheiden. Entweder du gibst deine kindischen Rachegedanken auf, Tibor, oder du siehst deine Tochter nie wieder.